So kommen die Schweden in Deutschland wieder zu Kräften. Durch die in Preußen frei gewordenen Truppen unter Leonhard Torstenson wird das Heer des kühnen Barnier verstärkt, der bei Wittstock am 14. September 1636 einen großen Sieg erficht und den Schweden Norddeutschland wieder öffnet. Allerdings müssen sie bald darauf vor sehr starken kaiserlichen Kräften auf die pommerschen Küstenfestungen zurückweichen. Bernhard von Weimar aber, nach der Schlacht bei Nördlingen von Gallas bis Metz verfolgt, dann durch den schneidigen bayerischen Reitergeneral Johann von Werth vor den Schanzen von Wittenweier aufgehalten, kann 1638 das von dem unfähigen Savelli geführte kaiserliche Heer bei Rheinfelden besiegen, wo der tapfere Werth in Gefangenschaft gerät, aus der er erst im Jahre 1642 gegen den General Horn ausgetauscht wird. Als Frucht des Sieges fällt dem Weimarer Freiburg und nach schwerer Belagerung auch Altbreisach am 7. Dezember 1638 in die Hand. Im Besitz der Festungen hofft sich der Ernestiner von den lästigen Verpflichtungen gegen Frankreich befreien zu können. Schon lässt er Münzen schlagen, die die Aufschrift »Herzog von Sachsen-Breisach« tragen. Anfang 1639 erobert er die Freigrafschaft Burgund. Durch einen gemeinsamen Feldzug mit Barnier hofft er, den Frieden erzwingen zu können. Aber schon gibt es Reibungen mit den misstrauisch gewordenen Franzosen. Da stirbt der erst 35-jährige Fürst an einem Typhusfieber in Neuenburg. Die Zeitgenossen sprachen von Gift, denn der Tod des Weimarers erfolgte zum Vorteil der nun schon unverkennbaren rheinischen Eroberungspolitik des Kardinals Richelieu. Die Franzosen aber wissen sich des Heeres von Bernhard zu bemächtigen und werden nun mit diesen direkt in den Krieg eingreifen. Durch Bernhards Erfolge entlastet, konnte der Schwede den weichenden Kaiserlichen nach dem Süden folgen und nach einem Sieg bei Chemnitz am 6. April 1639 bis Prag vordringen. Hier aber findet sich kein Widerhall seitens der Evangelischen mehr. Der Protestantismus in Böhmen ist schon tot. Vor neuen kaiserlichen Verstärkungen muss Barnier bis in die Gegend von Lüneburg zurückweichen, von wo er dann, aus den Winterquartieren unerwartet hervorbrechend, bis Regensburg vorstößt, wo eben als Nachfolger des 1637 verstorbenen Kaisers sein Sohn Ferdinand III. Seinen ersten Reichstag abhält. Nur der plötzliche Eintritt von Tauwetter rettet die wehrlose Stadt, wo der Reichstag bereits auseinandergestoben ist, vor der Einnahme. Scharf verfolgt muss dann Barnier zurückgehen und ist am 10. Mai 1641, erst 45 Jahre alt, gestorben. Das Kommando über die Schweden übernimmt nun Leonhard Torstenson, trotz seiner schweren Gichtbrüchigkeit in seinen Bewegungen fast schon noch kühner als sein verwegener Vorgänger. Er wird die Welt durch seine Märsche in Erstaunen versetzen. Ferdinand III. Von 1637 bis 1657 ist nicht der starre Fanatiker wie sein Vorgänger. Er steht nicht mehr so sehr unter dem Einfluss der Jesuiten. Sein Ratgeber, Maximilian von Trautmannsdorf, tritt für den Frieden ein. In der Tat beginnt sich ein Weg der Verhandlungen abzuzeichnen. Schon werden Fäden vom Münchner Hof zu den Franzosen gesponnen. Der Reichstagsabschied vom 9. Oktober 1641 geht auf den allgemeinen Friedenswunsch ein. Nur die Frage von Pommern, auf das der erbberechtigte neue Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, nicht verzichten will, bildet noch ein Hindernis. Über die konfessionellen Gegensätze kann man allmählich hinwegzukommen hoffen. Alle Reichsstände werden nach Münster und Osnabrück, den Orten der Verhandlungen, eingeladen. Als Richtjahr für die Rückgabe der weltlichen Besitzungen gilt jetzt 1630, für die geistlichen 1627. Die österreichischen Länder und die Pfalz stehen damit außerhalb dieser Bestimmung. Das Friedensgewebe mit den Schweden verdichtet sich nur langsam. Der Kaiser hofft ursprünglich, allein mit den Schweden und Franzosen verhandeln zu können, aber das eifersüchtige Bayern setzt eine selbstständige Beschickung durch und ermutigt auch andere, das Gleiche zu tun, besonders als die kaiserlichen Heere schwere Misserfolge erleiden. Die verbündeten Franzosen und Schweden überreichen infolge der französischen Verzögerungstaktik erst spät ihre Bedingungen. Sie fordern das Bündnisrecht für die deutschen Reichsstände, angemessene Entschädigung Schwedens, den Zustand von 1618 und Schutz für die Reformierten. Im Jahre 1646 werden dann zunächst die ganz ungeheuerlichen Gebietsforderungen der Schweden und Franzosen überreicht. Trotzdem verstehen die Reichsstände immer noch nicht, dass es sich bei dem Krieg nur mehr um einen schwedisch-französischen Raubzug gegen Deutschland, ermöglicht durch den unseligen Zank der Bekenntnisse, handelt. Die Franzosen fordern auch schon den Breisgau mit Breisach, die vier Waldstädte und Philippsburg. Die deutschen Reichsstände aber, durch falschen Glaubenseifer, gegenseitige Eifersucht und Ansprüche zerrissen, ermöglichen den Feinden ein solches Auftreten. Inzwischen gehen die Feindseligkeiten ihren verheerenden Gang weiter, je nach ihrem Stande die Forderungen der Kongressteilnehmer abschwächend oder verstärkend. Torstensohn eröffnet 1642 die Reihe seiner Angriffe durch einen Einfall in Schlesien. Er nimmt Glogau und Schweidnitz, sogar das feste Olmütz in Mähren. Seine Reiter streifen bis in die Nähe von Wien. Dann nach Sachsen gewendet, schlägt er das kaiserliche Heer unter Octavio Piccolomini auf dem alten Unglücksfelde von Breitenfeld und zwingt Leipzig zur Übergabe. Nur der Heldenmut der Freiberger Bergleute hält den Siegeslauf der Schweden auf. Ein mit Blitzesschnelle durchgeführter Feldzug gegen das feindlich gewordene Dänemark entrückt den gefährlichen Feldherrn für die Dauer eines Jahres dem deutschen Kriegsschauplatz. Als der aber nach dem Frieden von Brömsebro wieder die freie Hand hat, wird er bald der kaiserlichen Truppen, die unter Gallas inzwischen bis Holstein vorgedrungen sind, Herr. Durch seine Umgehungsmanöver müssen sie zurück, das Heer geht fast zugrunde. Gallas legt das Kommando zugunsten von Hatzfeld nieder. Torstensohn aber, der schon wieder nach Mitteldeutschland vorgedrungen ist, fällt zu Beginn 1645 in Böhmen ein und siegt, an Prag vorbeiziehend bei Jankau entscheidend über die Kaiserlichen. Hatzfeld gerät in Gefangenschaft. Der Vormarsch Torstensohns bringt Iglau, Lundenburg, Zmain, Krems und Korneuburg in die Hand der Schweden. Schon gelingt es ihnen, die Wolfschanze bei Wien zu nehmen. Aber die erhoffte Unterstützung durch den ungarischen Rebellen Rakoczy den Ersten erscheint nicht. Der Schwede kann den Versuch, Wien zu belagern, nicht wagen. Er geht nach Mähren zurück, wo er Brünn infolge der heldenmütigen Verteidigung durch zwei protestantische Offiziere, den Franzosen de Souche und den Schotten Ogilog, nicht zu nehmen vermag. Torstensohn, dessen Heer durch Pest und Ruhe bedenklich zusammengeschmolzen ist, muss den Rückzug nach Böhmen antreten. Zu Beginn 1646 ist er, von schwerstem Gichtleiden gepeinigt, vom Kommando zurückgetreten. Inzwischen haben sich der Kurfürst von Brandenburg und der von Sachsen durch Waffenstillstand mit dem Schweden aus dem Kriege zurückgezogen.